Wir könnten uns also ein Sozialsystem zutrauen, das einen Menschenrettungsschirm enthält, der nicht nur armutsfest ist, sondern lebensfest. Eine Sozialhilfe ohne Sanktionen, die Menschen vertraut, anstatt sie zu schikanieren. Am einfachsten wäre es, sich dabei zunächst am Steuerfreibetrag zu orientieren. 9.168 Euro pro Person sind im Jahr 2020 einkommenssteuerfrei. Bei einer Einkommenssteuer, die bei den höchsten Einkommen progressiv wäre, ließe sich dieser Betrag noch erhöhen. Aber eine Anhebung des Hartz-IV-Satzes pro Person auf 764 Euro im Monat oder eben 9.168 Euro im Jahr wäre ein erster guter Schritt, wenn der Betrag auch Kindern vollständig ausgezahlt würde. Eine fünfköpfige Familie hätte dann etwa ein Sozialhilfeeinkommen von 3.820 Euro im Monat. Bei einem deutschlandweit gedeckelten Mietpreis von etwa 8 Euro pro Quadratmeter wäre es der Familie möglich, Miete, Heizung und Strom selbst zu zahlen, wodurch der Verwaltungsaufwand und die Schikane im Jobcenter wegfallen würden. Den Eltern würde man schlichtweg dahingehend vertrauen, dass sie die Zahlungen an die Kinder auch tatsächlich für die Belange ihrer Kinder verwenden. Wenn der Mindestlohn bei 12 Euro läge und das Kindergeld durch den Kindersozialhilfesatz ersetzt würde, wären Arbeitseinkommen weiterhin höher als Nicht-Arbeitseinkommen. Eine solche Sozialhilfe würde deutlich weniger soziale Folgekosten produzieren. Der Staat müsste weniger Geld für Sozialarbeiter ausgeben, die Krankenkassen weniger Geld für Psychiater.